Sir. Kommt ihr aus der Savanne? Wie ihr mir ansehen könnt, ja. Ihr seid ein Deutscher? Wiederum ja. Spreche ich das Englisch so schlecht, dass ihr den Ausländer erkennt? Das nicht, aber doch so, dass man eure Abstammung erraten kann. Wenn es euch recht ist, wollen wir uns unserer Muttersprache bedienen. Mein Vater ist auch Deutscher, aber meine Mutter war eine Indianerin. Leise! Ich habe etwas gehört. Was? Ja, tatsächlich. Hey, hey. Vergessene Zeichen in Stein gebrannt. Und ich frag mich, wo all die Indianer sind, die damals hier lebten, so kannt ich's als Kind. Keine Spuren, ich frag warum. Und ein Weißer sagt mir, schau dich doch um. Dort im Kreis der Verlorenen siehst du sie. Und mir wird ganz kalt, wenn ich höre ihr Lied. Mit dir alle Tage. ich einmal alles auf einmal mit dir. Lieb mich in dieser Nacht immer zu, ganz nah bei dir, fühl ich wie du. Keiner wird allein bleiben in dieser Nacht. Das Schicksal hat mit uns verrückt gespielt, denn ich hab deine Frau hier im Leben so geliebt. Glaub mir, nur bei dir nimmt mir die Sehnsucht den Atem. Nur bei dir will ich manchmal den Halt. Nur bei dir fühl ich mich unheimlich wehrlos, wenn mich deine Hand berührt. Glaub mir, nur bei dir. Ziellos durch die Stadt. Wo wohn ich? Sonne allein. Jeder Strand wäre leer für mich ohne dich. Ohne dich mischt sich Freiheit mit Wahnsinn und ich wünsch mir gefangen zu sein. Runde gibt es wirklich nicht ohne. Spür. hält dich nichts und niemand mehr zurück. Und du fliegst wie ein Falter ins Licht in diesem Augenblick. Deine Flügel fangen Feuer. Wenn du liebst, dann gibst du dich ganz. Deine Flügel fangen Feuer. Und du tanzt deinen schönsten Tanz. Ich denke mir oft, Traum sich nicht totkriegen lässt. Was wäre, wenn der Blinde die Kraft hat zu sehen, der Taube die Macht zu verstehen, der Herzlose plötzlich sein Herz fühlen kann? Was wäre, wenn der Stumme den Mut hat zu reden, der Gottlose anfängt zu Ich hielt es für überflüssig, auf diese bissige Drohung eine Antwort zu geben. Stunden hat diese Nacht, worauf's ankommt. wenn der große Geist es will, werden wir uns in einigen Tagen wiedersehen. Hau.